Lektion 4, Text 2. Nimmst du auch Zucker und Sahne? Komm, Petra, setz dich. Der Kaffee ist jetzt fertig. Schön, eine gute Tasse Kaffee, die kann ich brauchen. Nimmst du auch Zucker und Sahne? Oh, um Gottes Willen, nein. Das macht doch viel zu dick. Aber Petra, bei deiner Figur, du bist doch nicht zu dick. Oh, doch, ich habe 3 Kilo zu viel. Die müssen weg. Ach, machst du etwa eine Diät? Nein, keine Diät. Aber ich passe sehr genau auf, was ich esse. Ich esse kein Schweinefleisch, das ist zu fett. Ich esse keine Kartoffeln und keine Nudeln, keine Butter, überhaupt kein Fett. Alkohol trinke ich auch nicht. Ja, und ich nehme natürlich keinen Zucker und keine Sahne zum Kaffee. Ja, was isst du denn? Du musst doch etwas essen. Ja, sicher. Zum Frühstück esse ich einen Joghurt, dazu einen Orangensaft und eine Tasse schwarzen Kaffee. Was, kein Brötchen? Nein, kein Brötchen. Keine Butter, keine Marmelade, keine Wurst. Nur ein Joghurt. Aha. Und das ist genug bis zum Mittagessen? Ja, ja, das ist kein Problem. Zum Mittagessen gibt es dann einen Teller Salat und ein Stück Hähnchen oder ein kleines Rindersteak. Manchmal auch ein Omelett. Dazu trinke ich Mineralwasser. Nicht schlecht. Steak und Salat? Ja, aber nicht so viel. Nur ein kleiner Teller Salat und ein kleines Stück Fleisch. Na ja, trotzdem. Und später zum Kaffee? Da trinke ich nur eine Tasse Kaffee. Schwarz natürlich. Oder ich esse Obst, einen Apfel oder Südfrüchte, was es halt gerade gibt. Und zum Abendessen? Nichts? Oder ein Glas Mineralwasser? Komm, mach dich nicht lustig über mich. Zum Abendessen gibt es eine Tasse Gemüsesuppe, ein kleines Stück Käse. Aber kein Brot? Ja, ja. Doch, ein kleines Stück Brot. Aber keine Butter natürlich. Und gar kein Bier? Keinen Wein? Nein, das macht zu dick. Nur Mineralwasser oder etwas Obstsaft. Das ist wirklich hart. Das kann ich nicht. Machst du das schon lange? Nein, noch nicht lange. Erst seit heute. Ach so. Willst du wirklich kein Stück Kuchen? Der ist selbst gebacken. Selbst gebacken? Der sieht auch wirklich gut aus. Na gut, aber nur ein ganz...